Aus dem Tagebuch von Ernst. Unser Hotel, ein weißer Prachtbau, markantester Punkt der Promenade, grenzt auf seiner dem Land zugewendeten Seite an ein Freilichtkino, dessen Bildfläche pavillonartig eingebaut ist. Bis in die Nacht hinein schweigen die Lautsprecher. Nur der Wind weht in den Pappeln. Eine Stunde vor Mitternacht zerreißt das Geknatter von MGs meinen Schlaf. Ich stürze ans Fenster. Der Wind stößt die Pappeln nach rechts. Die Leinwand des Kinos wird sichtbar. Soldaten der Roten Armee, ein Mädchen, Krieg. Der Wind dreht und stößt die Pappeln nach links. Die Leinwand verschwindet. So kann ich nur hören, was sich abspielt. Die Lautsprecher sind auf mein Fenster gerichtet. Es dröhnt in meine Ohren. Ich stopfe mir Watte hinein. Es dröhnt durch die Watte hindurch. An Schlaf ist nicht zu denken. Listfanfaren, Les Prélude, Gegenoffensive. Aber nur zu hören. Der Wind denkt nicht daran, seine Stoßrichtung zu ändern. Biegt die Pappe nach links, die Bildfläche bleibt verdeckt. Der große vaterländische Krieg geistert durch die Nacht. Keine Zuschauer. Die Stuhlreihen hinter der Steinumfriedung, in die ich hineinsehen kann, sind leer. Erst gegen 12 erscheinen ein paar Menschen. Mit unverminderter Heftigkeit tobt die Schlacht. Erst gegen 1 verstummen die letzten Salven. Jetzt bin ich hellwach. Ich stehe auf, mache Licht, suche nach Schlaftabletten, finde keine. Ich werde schreiben, beschließe ich. Greife nach meiner Brille auf dem Tisch, setze sie mir auf. Aber diesen Grad von Kurzsichtigkeit, den die Gläser verraten, besitze ich nicht. Außerdem hat diese Brille die Eigenart, dass der Nasenbügel ungewöhnlich eng bemessen ist. Fast kein Bügel. Die Gläser liegen auffallend nahe beieinander. Es ist die Brille eines anderen. Er hat sie hier vergessen. Er ist in meinem Zimmer gewesen. Gustavs Brille? 3 Tage lang musterten Ernst, Richard und Dr. Weber das Gesicht jedes Menschen, fahndeten nach eng zusammenstehenden Augen. Aber weder der Administrator des Seitenflügels, in dem sie wohnten, hatte solche Augen, noch irgendeins der Mädchen, die hier, wie in allen Hotels, täglich von Etage zu Etage wechselten. Der Dolmetscher, den sie den Herrn aus dem Süden nannten, ein Armenier mit schmalem Gesicht, schied gleichfalls aus. Er hatte Augen wie ein Luchs und konnte jeden der neu angepflanzten 600.000 Bäume, die es an der Jalta-Küste gab und auf die er immer wieder stolz verwies, von altem Bewuchs, mühelos, noch in den entferntesten zum Jaila-Gebirge hin ansteigenden Regionen unterscheiden. Aus dem Tagebuch von Ernst. Ist es dieselbe Küste, die ich damals, als ich von Novorossiysk kam, so märchenhaft bunt, exotisch und so unbeschreiblich schön fand? Sie kommt mir jetzt nur üppig grün vor. Und die Villen und Paläste finde ich recht mäßig. Auch das weiße Schloss Nikolaus II., in dem Roosevelt wohnte und in dem die Jalta-Konferenz stattfand. Der Herr aus dem Süden erklärt, hier habe der Hitler-Faschismus den Todesstoß erhalten, löst kaum Empfindungen in mir aus. Ein Stück weiter Churchills Quartier, dessen Ausspruch, dieses Gemäuer käme ihm englischer vor als alle englischen Schlösser zusammen, der Dolmetscher routinemäßig zitiert. Indessen ist nur die Nordseite die Nachbildung eines normannischen Schlosses. Die Südseite lässt auf einen Sultanssitz schließen. Byzantinischer Tempelbau, arabische Schriftzeichen in der riesigen Muschel. Wir hören die obligate Geschichte, dass hier, wo nur Felsen waren und Wildnis, 20.000 Leibeigene all diese Pracht, 160 Räume, in 18 Jahren für den Günstling des Zaren erbauen mussten. In Körben haben sie die Erde herangetragen. Die Quadern aber sind mit Blei statt mit Mörtel verkittet, weswegen die ganze Herrlichkeit dem ersten und einzigen Erdbeben standgehalten hat, das über die Krimküste ging. Sie suchten weiter. Im Hotelpark unter Palmen saßen verdiente Pensionäre aus Mitteldeutschland, ausgediente Parteielite. Die Frauen behängt mit usbekischen Stickereien, die Männer mit weißen Kragen, Weste, goldener Uhrkette. Keine Agenten- oder Funktionärstypen. Wie Innungsmeister, wie Stadtsekretäre sahen sie aus, und ihr gemütliches Sächsisch rief die Vorstellung wach, die Krim sei, wie einst geplant, deutsches KDF-Paradies und der weiße Dampfer da draußen auf den blauen Wogen heiße Robert Ley. Tuschelnd fuhren sie zusammen, wenn Ernst, Dr. Weber und Richard sich näherten und sie nicht beachten, vorübergingen. Plötzlich stutzte Ernst. Ein älterer Mann hatte die Augen, die er suchte. Er ging zurück, holte das Beweisstück, trat an den Urlauber heran, fragte: »Vermissen Sie vielleicht Ihre Brille?« Darüber erschrak der Pensionär so, dass es ihm die Sprache verschlug. Endlich stotterte er: »Ne Pugne Mayo. Nix verstehen.« »Aber ich bin Deutscher wie Sie«, sagte Ernst. »Übrigens bin ich 15 Kilometer von Pirna zur Welt gekommen.« Der Pensionär wechselte die Farbe. »Mariechen«, wandte er sich um, »nun komm mal her. Konnten wir uns doch gleich denken, dass es ein Landsmann von uns ist?« Ernst grüßte, trug die Brille zurück, legte sie an ihren alten Platz auf den Tisch. Zwei Stunden später, als er sich zum Mittagessen umziehen wollte, war sie von dort verschwunden. Gustav hatte sie sich geholt, aber weder Koffer noch Schrank angerührt. Beides hatte Ernst mit Garn verspannt, das beim Öffnen gerissen wäre. Es war unversehrt. Als sie die Rückfahrt antraten, regnete es. Es schüttete wie aus Kannen. Kurhäuser, Zypressen, Schlösser und Meer standen zersplisst in den Wagenfenstern und ließen unsere Reisenden unberührt Abschied nehmen. Sie unterhielten sich über den neuen Menschen, dessen Geburt sich in der Masse vollziehen sollte und an den man in diesem Lande ohne jeden Zweifel noch immer glaubte. 40 Jahre ihrer Sowjetgeschichte hatte sie nicht belehrt, dass es unmöglich ist, ihn hervorzubringen. Alle Widersprüche, die den Augen des Fremden erkennbar sind, erklären sich daraus. Alle diese Widersprüche wurzeln in der Unvereinbarkeit von bestimmten Gegebenheiten des Lebens und diesem jede Nacht in diesen 40 Jahren von neuem geträumten Traum, dem Traum, der neue Mensch würde im Kollektiv auferstehen, würde den Menschen alten Typus, die Individualkreatur, ablösen. Aber wie sieht die Realität aus? Hat sich die Natur des Menschen verändert? In 40 Jahren? Wie handelt dieser angeblich neue Mensch? Aus innerer Freiheit? Oder aus Angst? Handelt er überhaupt? Wie trägt er Verantwortung? Und Ernst dachte an einen der Kurdirektoren von Jalta, den sie gefragt hatten, ob er ihnen eine Bescheinigung ausstellen könne, die es ihnen erspare, in jedem Hotel von neuem stundenlang auszuführen, warum sie keinen Hotelschein besäßen. Sie hatten in Viborg einen Schein nur bis Moskau, in Moskau jedoch keinen neuen bekommen. Der Kurdirektor hatte bedauert, ihnen nicht anders helfen zu können, als die gewünschte Bescheinigung telegrafisch von Moskau zu erbitten. Tatsächlich war sie von dort eingetroffen. Diensteifrig schwenkte der Direktor das Telegramm in der Hand. »Moskau! Moskau hat geantwortet. Hier ist der Bescheid. Jawohl, Sie haben den Kontrakt abgeschlossen und sind berechtigt. Hier Ihre Namen, sogar Ihr Auto mit der Nummer hat man bestätigt.« »Herr Glänzend, das genügt.« »Lesen Sie selbst. Herr Kommissarow persönlich hat unterschrieben.« »Mit diesem Telegramm gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Danke.« »Mit diesem Telegramm? Mit diesem Telegramm, das kann ich Ihnen nicht geben.« »Eine Bestätigung des Telegramms tut's auch.« »Das, das kann ich nicht, leider, übersteigt meine Befugnisse.« »Das uns zu bestätigen, was Herr Kommissarow telegrafiert hat?« »Kann ich nicht, darf ich nicht.« »Das ist doch wohl nicht möglich. Warum haben wir Moskau denn überhaupt darum ersucht?« »Meine Herren, ist ganz ausgeschlossen.« »Wir werden ohne diese Bestätigung nicht abfahren.« Und Richard war unerbittlich. 12 Stunden lang versetzte er den Direktor in schwere Gewissenskämpfe. Früh um 8 erschien er von Neuem bei ihm. Der Direktor wand sich. Er dürfe nicht, könne nicht. Er sei bereit, dem nächsten Hotel, in dem sie Quartier nehmen würden, zu telegrafieren, was man ihm selbst aus Moskau telegrafiert habe. Das sei das Äußerste. Aber Richard bestand auf seiner Forderung. Gut, sagte der Direktor, heute Nachmittag. Aber am Nachmittag, als sie abfahren wollten, schüttelte er wiederum den Kopf. Darauf setzten sich alle drei, setzten sich auf die einzigen vorhandenen Stühle und Richard erklärte, sie würden erst wieder aufstehen, wenn sie die Bescheinigung erhielten. Also gut, gut. Ich werde den Text aufsetzen. Persönlich werde ich ihn schreiben. Geduld, Geduld, einen Augenblick. Er ging ins Nebenzimmer und sie sahen, wie er auf einer uralten Schreibmaschine zu hämmern begann. Nach 20 Minuten kam er zurück. Meine Herren, ich kann es nicht. Es übersteigt meine Befugnisse. Wir bleiben hier sitzen, bis wir die Bestätigung haben. Nach abermals einer halben Stunde erschien er wieder. Das Papier mit Text und Unterschrift, wie ein Todesurteil in Händen. Er überreichte es Richard. Gute Reise. Es war ein Fehler, dass man ihn in Moskau den Schein nicht ausstellte. Und in seinem Gesicht stand die flehentliche Bitte, ihn mit seiner Unterschrift nicht an eine Macht irgendwo da oben auszuliefern, die hierin ein Verbrechen sähe. In einer Woche sind wir zu Hause. Dann gehen die Fragen los. Was haben Sie gesehen? Wie ist es in Wirklichkeit? Ich weiß jetzt schon, man will antworten, will von den Städten erzählen, die sie wieder aufgebaut haben und dass kein Hass da ist und dass sie nett und freundlich waren. Und dauernd denkt man dabei an den Kurdirektor. Ja, jedenfalls haben wir seine Unterschrift. Und ich rede mir für den Rest der Reise den Mund nicht mehr fusselig. Wie komme ich dazu, in jedem Hotel von Neuem zu erklären, dass und warum wir berechtigt sind und aber so weiter. Aber ihn haben so wir um den Schlaf gebracht. Wie kann man das zu Hause erklären? Er, ein Mann in verantwortlicher Stellung, kein Unter- oder Obersekretär, ein Direktor mit der Kompetenz eines Laufburschen. Wer begreift das im Westen? Wenn, wird man uns fragen, kein Mensch in diesem Land bereit ist, so geringste Verantwortung zu tragen, da er befürchten muss, dass man ihm einen Strick daraus dreht. Wie funktioniert dann das Ganze? Überall wird rückgefragt, telefoniert, telegrafiert, tausendfach sichert man sich ab, nach oben und unten, verweist auf nebengeordnete Stellen, diese an die nächsthöheren, die ihrerseits erklären, der zuständige Sachbearbeiter sei gerade verhindert, auf Dienstreise, in Urlaub oder da gäbe es eine Verfügung, die müsse man abwarten. Wenn jeder in dieser Weise sich um jede und noch die kleinste Verantwortung herumdrückt, zu der er doch seinem Amte nach verpflichtet ist, an einem Punkt, meine ich, läuft das doch mal zusammen. Irgendwo muss all das Unerledigte, Nichtentschiedene sich häufen. Du liebe Zeit, Sie glauben nicht, wie viel sich durch Nichterledigung erledigt. Trotzdem, soll das Chaos nicht herrschen, muss es eine Instanz geben, die wirklich verantwortet. Echt verantwortet. Eine Instanz, die pausenlos Entscheidungen fällt. Alle möglichen Entscheidungen. Ob ein Telegramm für 3 deutsche Touristen bestätigt werden darf oder den sofortigen Stopp von Atomwaffenversuchen im Steppengebiet von XYZ, weil an dort lebenden Tieren gewisse genetische Veränderungen beobachtet wurden. Also eine solche Instanz müsste gottähnliche Eigenschaften haben. Einst hieß sie Stalin. Nein, Stalin hatte nur die Angst entdeckt, die Angst als Perpetuum mobile. Khrushchev ist ein Mann, der Verantwortung wieder als Motor, als Treibkraft eingesetzt hat. Überall, wo er sieht, dass man sie scheut, fährt er wie das Donnerwetter da nieder. Ja, aber was nützt es? Was ändert er an der Wirklichkeit? Er müsste das System ändern. Und das kann er natürlich nicht. Also muss er es bald mit Überzeugung und bald mit Furcht, bald mit Zuckerbrot und bald mit Peitsche tun. Warum hat man ihm Planerfüllungen gemeldet, die nicht stimmen? Tischt ihm, auch ihm, Ergebnisse auf, die nur auf dem Papier da sind. Die toten Seelen sind etwas Urrussisches. Warum? Weil man keine andere Wahl hat. Man muss sie fälschen. Denn er selbst, er glaubt an diese Pläne, an ihre Richtigkeit. Und weil er an sie glaubt, fordert er ihre Erfüllung. Er selbst oder die Partei durch ihn stellt doch die unerfüllbare Norm auf. Und das Leben. Das Leben manipuliert den Plan, trotz aller wütenden Proteste von oben, und erzwingt neue Pläne, neue Berechnungsarten, neue Organisationsformen, die alle wiederum darauf abzielen, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich die Natur des Menschen zu ändern. Aber die Natur ist nicht zu ändern, jedenfalls durch Menschen nicht. Und noch den überzeugtesten Kommunisten dreht sie im Kreis herum, dem er nicht entflieht. Das dauert nun schon an die 40 Jahre. Bei Trotzki können Sie lesen, dass Lenin 1918 allen Ernstes geglaubt hat, der Sozialismus in Russland werde immerhin einige Monate brauchen, bis er völlig durchgesetzt sei. Kein Schreibfehler. Einige Monate, glaubte Lenin. Glaubte er es wirklich? kaum. Er stellte es als Forderung hin. Einige Monate, das ist nicht morgen, das ist schon heute. Ein Trick. Ein Trick, mit dem er die Unvollkommenheit der Gegenwart ins Morgen verwandelt. Ja, morgen. Und Chruschtschow macht es genauso. Wenn er der Masse verspricht, in 5 Jahren werde man Amerikas Lebensstandard überflügelt haben. Wir drei sagen, bei allen sichtbaren Erfolgen, auf die wir gestoßen sind, das ist die faustdickste Lüge, die je ein Mensch in die Zukunft sprach. Aber im Unterschied zu Lenins Verheißung liegt diese Zukunft nicht mehr im Bereich der Utopie. Zweifellos nicht. Und das weiß er. Und daran wird er sogar ermessen, wie weit man inzwischen kam. Er wird stolz darauf sein. Jedenfalls ist es für ihn so wenig eine Lüge wie für Lenin, der mit so berühmten Verfügungen wie den Bauern in den Ortschaften Gorki und Janowa ist sogleich elektrische Beleuchtung zu verschaffen, unmöglich glauben konnte, damit bereits den Sozialismus verwirklicht zu haben. Nur morgen im Heute. Die Bauern in Gorki und Janowa bekamen ihr elektrisches Licht. Das elektrische Licht für diese Bauern war ein Teil der Beseitigung sozialer Unterschiede zwischen den Menschen. Und damit war der Kernsatz seines Denkens verwirklicht. Beseitige von Grund auf diese Unterschiede und wir haben das Paradies. Der Panzer, der in Simferopol das Paradies dem deutschen Zugriff als erster wieder entrissen hatte, stand von Blumen und immergrünen Bäumen umgeben als Denkmal, die Rohre seiner Kanone nach Westen gerichtet, unverändert auf seinem Sockel, so wie sie ihn vor sich hatten aufragen sehen, als sie den Weg nach Jalta einschlugen. Jetzt kamen sie von Jalta. Was sollte sich verändert haben? Sie waren auf dem Rückweg und die Freude, Neues zu erobern, in sich aufzunehmen, war der Wiederholung gewichen und jener Gleichgültigkeit, die stumpf macht gegenüber Enttäuschungen. Enttäuschungen, die warteten auf sie. Die können gar nicht ausbleiben, sagten sie sich, und waren nicht erstaunt, als im Hotel in Simferopol keine Nachricht vom Schriftstellerverband vorlag, den sie telefonisch von Jalta aus noch einmal ersucht hatten, auf Intourist einzuwirken, man möge ihnen wenigstens die Reise über Kiew gestatten, wenn es schon keine Ausreise über Rumänien gäbe. Auch später in Saporoschje lag die erhoffte Nachricht nicht vor. Und wenn sie sich trösteten, vielleicht in Charkow, so war das ein Trost, der sich bereits mit dem Verzicht abgefunden hatte. Es hätte Richard deswegen kaum enttäuscht zu hören, dass der Bannstrahl Lokschins, was den Fall Fabriken anging, inzwischen auch Saporoschje erreicht hatte. Aber der Prüfling Strischenjenow schien nichts davon zu wissen. Er hatte sein Examen bestanden. Die Nervosität war jedoch nicht von ihm gewichen. Seine Frau, erklärte er, erwarte ein Kind. Das habe sie vor einer Woche schon getan. Da habe er es nicht so gemerkt, weil er sich ganz auf Parteigeschichte konzentrieren musste. Dies aber ein Kind, was bedeutet ein bestandenes Examen gegen ein Kind, das sich ins Leben drängt? Der Mensch, meine Herren, kommt aus den Sorgen nicht heraus. Sein Schicksal, seufzte er. Dann sagte er, also wir besichtigen Transformatorenwerk. 5.000 bis 6.000 Arbeiter. Sie wissen, Transformatoren, Dynamomaschinen mit Ankerwicklung. Dadurch wird der elektrische Strom, wie sagt man, verwandelt. Sie werden sehen. Es war ohne Zweifel eine der ältesten Industrieanlagen der Sowjetunion, das Transformatorenwerk von Saporoschje. Aber Richard schien das nichts auszumachen. Seine Augen spiegelten ein solches Maß von Interesse, Wissbegier und befriedigtem Stolz, dass Ernst und Dr. Weber meinten, nicht Transformatoren würden hier produziert, sondern Atomkraft, und sie befänden sich vor dem neuesten sowjetischen Atomreaktor, den noch kein westlicher Mensch erblickt hatte. Indessen gab es Hunderte, Tausende solcher Werke in jedem Land der Erde. Düstere, rußige Hallen, in denen eine Menge Arbeiter an Drehbänken und Automaten hantierten. Frauen wie Männer. Strischenjenow verwies stets darauf, dass die Frauen hier die leichtere Arbeit hätten. Aber da unsere Reisen in Russland Frauen als Kanalräumer und Steinträger, an Straßenbaurahmen und Teeträger schleppend, schippend bei Erdarbeiten und mauernd auf schwindelnden Gerüsten erblickt hatten und zudem der Anblick von Frauen in Großfabrikationen in Westdeutschland ihnen nichts Unbekanntes war, entdeckten sie kaum etwas, das dieses Werk von anderen Werken in der Welt unterschied. Es sei denn, dass auf großen Tafeln in allen Hallen die Bilder von Arbeitern prangten, die sich besonders ausgezeichnet hatten, und auf schwarzen Brettern die Namen derer verzeichnet standen, deren Leistungen nicht befriedigt hatten und die deshalb Tadel verdienten. Bunte Bilder aus Lenins Leben. Lenin, die Hand tröstend auf der Schulter der weinenden Mutter. Ihr Sohn ist hingerichtet worden und Lenin sagt: »Wir sind trotzdem auf dem richtigen Weg. Sein Tod macht uns stärker, Mutter.« Schmückten die Wände und erinnerten Ernst an Farbdrucke mit Darstellungen aus der Bibel, wie sie die Baptisten früher in ihren Barackensälen hatten und wie sie die Missionare in die Wildnis hinausnahmen. Richard fragte nach Löhnen und Prämien. Ein Facharbeiter verdiente hier 1200 bis 2000 Rubel und mehr. Eine ungelernte Arbeiterin 900 Rubel und bei 10% Normerfüllung wurden 100% Prämie bezahlt. Und während Richard fragte, was Ernst böhmische Dörfer nannte, und nebenbei erfuhr, dass 6 Kindergärten vorhanden seien, musterte Weber die Besuchergruppe, in der sie gingen. Es waren Kanadier, aber gebürtige Ukrainer, die ausgewandert waren, Geschäftsleute, Männer, die draußen das Glück gesucht und gefunden hatten. Nach 40 Jahren sahen sie auf einem Trip die alte Heimat wieder und die Arbeiter an den Maschinen, von ihnen auf Ukrainisch nach allem Möglichen gefragt, schätzten Kleidung, Auftreten und legere Gebärde der Fragenden kühl und sachlich ab. Neugier blitzte in ihren Augen. Aber zu schnell war die Gruppe vorbei, um sie zu befriedigen. Und Neugier und die Ahnung einer anderen, unbekannten Welt wichen wieder der angespannten Aufmerksamkeit, die Werkstück und Maschine von ihnen forderte. Richards Wissbegier aber erhielt einen derben Stoß, als er auf seinen Wunsch, die Kindergärten zu sehen, zur Antwort erhielt, sie seien sämtlich in Reparatur. Immer noch regnete es, und als sie vor ihrem Hotel hielten, trat ein hagerer Mensch im bunten Sporthemd an sie heran. Offenbar hatte er hier auf sie gewartet. Er sei Deutscher. Man sähe so selten Landsleute. Ob er die deutschen Herren sprechen dürfe? Nicht gleich und nicht hier. Er heiße Ludwig. »Heute Abend?« fragte Ernst. Er nickte. Sie machten einen Treffpunkt aus, und wirklich stand er am späten Nachmittag um die angegebene Zeit unter den Leuchtbuchstaben »Ehre der Kommunistischen Partei« nicht weit vom Hotel entfernt. Aus dem Tagebuch von Ernst. »Wir haben Ludwig zum Abendessen eingeladen. Er folgt zögernd. Hat er Bedenken, sich mit uns sehen zu lassen?« Aber der Direktor des Hotelrestaurants hat uns versprochen, das Nachtmahl auf ukrainische Art zuzubereiten. Eingedenk unserer vor einer Woche abgegebenen Versicherung, seine Küche nehme es mit den besten Hotelküchen von Leningrad und Moskau auf. Und Ludwig kommt mit. Er hat uns nur seinen Vornamen genannt. Das tun zwar die Dolmetscher auch, aber Ludwig, das ist, als hätten wir einen alten Freund getroffen. Einen, mit dem wir eines Geistes sind. Auch er nennt uns bei Vornamen. Dann am Abend, die Lichter gehen schon an, zeigt er uns nicht ohne einen gewissen Stolz die Stadt, in der er arbeitet. Er ist Fahrer bei einer großen Brauerei. Einmal fängt er einen Gruß Vorbeigehender auf. Arbeitskollegen? Er nickt. Wird es Schwierigkeiten geben, wenn man sie in unserer Begleitung sieht? Man hat bemerkt, wie sie aus unserem Wagen stiegen. Ich habe keine Angst, sagt Ludwig. Ich lebe hier, ich arbeite hier, man behandelt mich gut, ich bin zufrieden. Nein, ich habe keine Angst. Wovor? In Chabarowsk bin ich schon gewesen. Es war kühl geworden und Weber sah sich um. Waren wir hier nicht schon einmal? Ja, Sie haben recht. Es ist dieselbe Straßenecke, an der Richards Erinnerung versagt hat. Da fragen wir doch Ludwig. Hat es hier einen größeren Platz gegeben? Ich meine, hier in der Nähe. In der einen Ecke dieses Platzes stand ein einstöckiges Haus mit Rosen und in diesem Haus lebte die Familie Krotschiljenko, ein junges Mädchen, Maria Krotschiljenko, das hier bei der Großmutter erzogen wurde. Tja, man müsste wissen, wie die Großmutter hieß. Krotschiljenko? Ich glaube kaum, aber ich habe geglaubt, ich würde das Haus wiederfinden. Ha. Als ich nach Seborozhye zurückkam, habe ich die Stadt genauso verändert vorgefunden wie Sie. Immer wenn man dorthin zurückgeht, wo man als Kind aufwuchs, wo einem jede Straße und jedes Haus vertraut ist, erlebt man Enttäuschung. Alles ist kleiner geworden, kürzer, geschrumpft wie ein Anzug, den man im Regen getragen hat. Im Regen von Chabarowsk? Ja, vielleicht verhindert in Chabarowsk die Kälte das Einlaufen, ich weiß nicht. Jedenfalls war Zaporozhye nicht kleiner, sondern größer, als ich zurückkam. Aus einem Zwerg war ein Riese geworden. Die Insel Chortice habe ich wiedererkannt, gewiss. Und ein paar alte Bäume. Auch einige alte Leute, die merkwürdigerweise schon alt waren, als wir fort mussten. Diese alten Leute waren wie die alten Bäume, die mir gesagt haben, dass ich als Kind hier entlang gelaufen bin, mir Kastanien in die Hosentaschen gesteckt habe, wenn ich an ihnen vorbei zur Schule ging. Na gut. Die alten Bäume werden nicht wissen, wo die Kotschaljenkows geblieben sind. Tja, aber die alten Leute werden es wissen. Bleiben Sie mal hier. Fällt wen hier auf. Ich werde allein gehen und Sie mal fragen. Und er verschwand in einer der ungepflegten, sandigen, hin und wieder von Kopfsteinpflaster befestigten Seitenstraßen, die Krieg und Nachkrieg unberührt gelassen hatten. Richard, Weber und Ernst blieben gedankenversunken zurück. Was würde Ludwig auskundschaften? Richard verbarg seine Erregung unter Schweigen. Ernst und Weber setzten sich in den Wagen und Richard umkreiste ihn wie den Rasenfleck eines Gefängnishofes. Ob Ludwig zurückkehrte? Eine Pforte zur Wirklichkeit der Gegenwart aufstieß? Richard aus den Mauern seiner Erinnerungen befreite? Richard gestand später, er habe in diesen Sekunden des Wartens keine Hoffnung mehr gehabt, dass es gelingen könnte, die Schwelle zu überschreiten, hinter der sich ihm in der Wiederbegegnung mit Maria das Bild Russlands enträtselte. Auch Ernst und Dr. Weber fühlten, dass sich in diesen Augenblicken viel für sie entschied. Auch für sie. Sollte Maria, eine Gestalt, die bisher nur in ihrer Fantasie lebte, leibhaftig vor sie hintreten? Sollte es sie geben, so würden sie an ihrem Verhalten, wie immer es sein würde, erkennen, was es mit dem Sowjetmenschen auf sich hatte. Und fand dieser Ludwig eine Spur? Wurde Ernst etwa 8 Wochen später auf einer Abendgesellschaft in Deutschland gefragt? Man hatte von ihm wissen wollen, ob er über die Touristroute hinaus mit russischen Menschen Kontakt, echten Kontakt bekommen hatte. Aus dem Tagebuch von Ernst. Ludwig kam zurück. Und tatsächlich standen wir wenige Augenblicke später vor dem gesuchten Haus. Richard gab zu, dass er es nicht wiedererkannt hätte. Der Platz, der seiner Erinnerung vorschwebte, lag viel weiter stadteinwärts. Und da ein Straßenbahndepot dort errichtet worden war, wäre er nie auf den Gedanken gekommen, an dieser Stelle die Suche aufzunehmen. Auch als wir vor dem Haus standen, brauchte Richard einige Zeit, um bestimmt zu sagen, das ist es. Die Holzveranda an der rechten Ecke? Ja, möglich, entschied er, war sich aber immer noch nicht sicher, bis er den Blick durch den Garten schweifen ließ und in einem Apfelbaum eine verrostete Gießkanne hängen sah. Diese Gießkanne nun, so unwahrscheinlich es klingen mag, hatte er selbst dort oben im Geäst angebracht, vor 17 Jahren. Sie hatte ihm und seinen Kameraden als Brause gedient. Aus einem Wasserbehälter auf dem Dach des nahen Schuppens hatte man sie gespeist und durch Federzug ausgelöst. Auch die Bank unter der großen Akazie stand noch, auf der er, berauscht vom Zaporozhyer Beerenwein, der bei den Kotschalenkos in bauchigen Flaschen gor, in Landsort-Träume versunken war, Marjas Klavierspiel gelauscht hatte, das aus dem Haus herüberdrang. Ja, und die Rosen, sie leuchteten nicht, wie in seiner Erinnerung, zur Straße hinaus, sondern bedeckten die ganze Rückseite des Hauses und nahmen, zu einem Laubengang geschlossen, die Hälfte des Gartens ein. Hier hatten die Kotschaljenkos den Sommer verbracht. Die Babuschka, die Mutter und Maria. Hier hatten sie gebangt um das Schicksal von Vater und Sohn. Der alte Kotschaljenko Marjas Vater, war in einem russischen Rüstungsbetrieb tätig gewesen und beim Vormarsch der Deutschen in den Ural verlegt worden. Marjas Bruder, Lonja, war als Soldat der Roten Armee im Kessel von Uman gefangen genommen worden, hatte aber Nachricht aus dem deutschen Gefangenlager durchschmuggeln können. Die Sorgen der Frauen wurden zu Sorgen Richards und des Stabes, dem er angehörte, und sie setzten alle Hebel in Bewegung, bis das Unmögliche geschah und Lonja eines Tages, aus der Gefangenschaft entlassen, vor ihnen stand. So erklärte es sich, dass Richard, wie ein Sohn in diesem Hause aus- und eingegangen war, an dessen Tür er als Zivilist jetzt klopfte. Aber fremde Leute öffneten. Die Krotscheljenkos waren nicht mehr da. Der Ingenieur vom Dnjeprostroj-Staudamm, der hier jetzt wohnte, Ludwig übersetzte ihm unsere Fragen, wusste jedoch, wo sie geblieben waren. Kurz nach dem Krieg waren sie nach Charkow gezogen, wo sie in einem Vorort wohnten, hart an der Landstraße nach Süden. Am Mittag des nächsten Tages erreichten wir Charkow, jenen Vorort, jene Straße. Vor dem angegebenen Haus spielten Kinder, zwei Mädchen mit schleifendem Haar. Ein hochgewachsener Junge, etwa 14 Jahre alt, kam auf einem Rad angesaust. Wir fragten nach Krotscheljenkos. Sie schwiegen. Aber unsere Frage schien ihnen Spaß zu machen. Eins der Kinder lief ins Haus. Und dann erschien ein Mann, dunkelhaarig, ein Mann in unserem Alter. Lonja, flüsterte Richard. Es ist Lonja. Er ging auf ihn zu, zog seinen Sprachführer heraus und las mit unterdrücktem Lachen eine jener unsinnigen Wendungen daraus ab, wie sie Sprachführer nun einmal vorschreiben. Ja, was usche, tak davno nje vidjel, gospodin. Was zu Deutsch etwa hieß, ich habe sie seit unglaublich langer Zeit nicht gesehen, mein Herr. Aber Lonja erkannte Richard nicht. Der hatte inzwischen den Sprachführer weggesteckt und pfiff einen Marsch. Er pfiff den Radetzky-Marsch. Richard hatte uns erzählt, wann immer Marias Etüden verklungen waren, hatte Lonja ihn gebeten, sich ans Klavier zu setzen und den Radetzky-Marsch zu spielen. Er liebte den Radetzky-Marsch, ohne zu wissen, dass er das einzige Musikstück war, das Richard auf dem Klavier zustande brachte. Und Lonja hörte. Hörte die Melodie, hörte und brach in ein homerisches Gelächter aus. »Richard«, rief er, und beide fielen sich in die Arme. Auch Lonjas Frau kam nun und Lonjas Mutter. Richard hielt sie für die Babuschka, aber sie schüttelte den Kopf. Die Jahre hatten sie uralt gemacht, die Babuschka war längst gestorben. Weinend umschloss die alte Frau Richard und uns wie Söhne. Wir erfuhren, dass der Vater aus dem Ural zurück unheilbar erkrankt, nur noch ein paar Jahre gelebt hatte. »Und Marja? Wo ist Marja?«, fragte Richard. Er hatte in einem silbernen Rähmchen, das auf dem spitzenbedeckten Vertigo stand, ihr Bild entdeckt, das Bild des jungen Mädchens von einst. Der 14-jährige Junge trat heran und wir sahen, es war ein Gesicht. Marjas Sohn stand vor uns. Die kleinen Mädchen mit den Schleifen im Haar aber waren Lonjas Töchter. Und während wir aus unserem Wagen jene kleinen Geschenke kramten, die ich nicht ohne Zögern eingepackt hatte, da unsere Reise nach Russland und nicht in den Urwald ging, Messer, Büchsenöffner, Nähnadeln, Kugelschreiber und dergleichen, hatte sich der Tisch bei den Krotscheljenkos in eine Festtafel verwandelt, auf die wir nun unsere bescheidenen Mitbringsel legten. Dann wurde das erste Glas Sekt auf Marja angestoßen. Marja. Und es wurde offenbar, dass sie immer noch als der Stern der Krotscheljenkos galt. Sie lebte in Moskau, war Medizinerin geworden, hatte Forschungsaufgaben übernommen und war in die Akademie der Wissenschaften aufgerückt. Ihr ganzer Stolz ist Vasia, der augenblicklich auf Ferien bei uns ist. Er will Flieger werden, Weltraumfahrer. Lonja deutete auf den Jungen, der glückstrahlend sein Messer betrachtete, das wir ihm geschenkt hatten. »Es steht fest, dass wir nach Moskau zurück müssen«, sagte Richard. Woher wusste er das? Wir waren noch nicht im Hotel gewesen, wohin wir Nachricht erbeten hatten für den Fall, dass man uns zu guter Letzt doch noch gestatten sollte, über den Südosten auszureisen. Er wandte sich an uns. Ich finde ja auch, es ist das Einfachste und Beste. Warum war es das Einfachste und Beste? Dann trat er an Lonja heran. Aber wird Maria mich empfangen? Kann sie es? Darf sie es? Lonja ging zum Vertiko und kritzelte etwas auf ein Stück Papier. »Hier ist Ihre Telefonnummer«, sagte er. »Ruf sie an.« Die Krotscheljenkos begleiteten uns nicht zum Wagen. »Es ist besser so«, meinte Lonja. Es war die einzige politische Bemerkung, die er machte, in meiner und Webers Anwesenheit. Zu Richard allein hatte er gesagt, dass es unter Stalin nicht möglich gewesen wäre, ihn, Richard, wiederzusehen, so wie es jetzt geschehen sei, wo sie freier lebten. Er sagte nicht frei. Dass er es nicht sagte, ließ Richard erkennen, dass Lonja das Wissen darum nicht abhanden gekommen war. Trotz allem, schwere Jahre lagen hinter ihnen, fast zu schwere Jahre. Ohne dass den Kindern eingeschärft worden wäre, ebenfalls nicht mit hinauszugehen, blieben sie hinter dem Holzzaun des Anwesens zurück, das übrigens dem von Saporoschje auffällig glich. Nur Marjas Sohn schwang sich auf sein blitzendes Rad, und während wir die Allee hinunter der Landstraße zu enteilten, fuhr er uns nach, bis er sich parallel zu uns befand, ein radelnder Fahrtgenosse des Zufalls. Als die Allee abbrach, riss er an der Zugschnur seiner Fahrradklingel und hob verstohlen die Hand und winkte. Und wir winkten zurück, bedacht, dass niemand sonst es bemerkte. Ernst hatte sich mehr und mehr erwärmend erzählt. An dieser Stelle angelangt kamen ihm plötzlich Zweifel, ob er wirklich wiedergegeben hatte, was ihm selbst diese Begegnung bedeutete. Er hatte das Gefühl, das Eigentliche, was er hatte sagen wollen, nicht gesagt zu haben. Das Eigentliche? Was war das? Dachte er. Doch wohl, dass alles, was auf dieser Reise zwischen ihnen und dieser sowjetischen Wirklichkeit als bald sich versteifende, bald zurückweichende Trennwand gestanden hatte, bei den Krotschelenkos zerborsten war. Ihre Gefühle, ihre Gedanken waren durch keine Ideologie verquält, verändert, verwandelt. Ihre Lebensmittel von keinem Gesetz bestimmt, das außerhalb ihres Wesens und ihrer Natur lag. Menschlichkeit, in keinen fremden Dienst gestellt, durch die sie dem Menschen erst mitteilbar wäre, verströmte ihr Wesen unmittelbar und spontan, ohne Vorbehalt, ohne Einschränkung. Dennoch deutete nichts darauf hin, dass sie schlechte Sowjetbürger waren. Wohl spürte man hinter jedem Wort, das sie sprachen, die Sehnsucht, über die Schranken des stets mit politischer Phrase gekoppelten Lebensstandards, über Produktion und Normerfüllung hinauszugelangen, Begriffe, um die allein das Leben sich drehte und die es doch nicht ausmachten. Diese Sehnsucht, frei zu sein von der Peitsche der Zeit, die die politischen Führer über sie schwangen, um den Westen zu überflügeln, trat in ihren Gesichtern offen zutage. Dennoch waren sie Sowjetbürger. Doch wenn Lonja gesagt hatte, wir wollen nur eins, keinen Krieg, nur keinen Krieg, nur in Frieden leben wollen wir, ohne Wenn und ohne Aber. Und ihr, wie ich aus euren Augen schließe, ihr könnt nur dasselbe wollen. Dann kam das aus seinem Herzen und war frei von Spruchbandbeflissenheit und kommunistischer Parolentechnik. Wie diese Krotschelenkos aber, daran gab es keinen Zweifel für Ernst, waren Tausende russischer Familien. Und sein Blick glitt über die Gesichter der Anwesenden. »Alles gut und schön«, antwortete es ihm daraus im Stillen. »Aber leider...« Leider kommt es auf diese Familien ja nicht an. Leider bestimmen sie nicht den Gang der Dinge und was im Kreml beschlossen wird. Nein, Es hatte keinen Sinn, davon zu sprechen. Also plaudern wir lieber. Plaudern wir. Plaudern wir. Fragen begannen zu prasseln. Sie fuhren nach Moskau zurück und haben Maria getroffen? Ungeheuer interessant. Zweifellos der Höhepunkt Ihrer Reise. So hat es doch für Sie einen Sinn, Moskau wiederzusehen, statt nach Kiew zu Maria, fahren. Wie sah sie aus? Wie auf der Fotografie? War sie noch Kommunistin? Als Wissenschaftlerin musste sie mindestens in der Partei sein. Und wie dachte sie in Wahrheit? Erzählen Sie. Aber Ernst hatte keine Lust mehr zu erzählen. Er stellte sich die Reaktion seiner Zuhörer vor, wenn er die Begegnung mit Maria so schilderte, wie sie sich zugetragen hatte. Würden sie darin nicht eine Bestätigung aller ihrer Vorurteile erblicken? War Maria nicht geradezu ein schlüssiger Beweis für ihre Ansichten? Wie konnte er ihnen verständlich machen, dass Maria keine Enttäuschung für Richard, für Weber und auch für ihn, Ernst, gewesen war? Er kam zu dem Schluss, überhaupt nicht. In keinem Falle konnte er es ihnen klar machen und überlegte, warum war das so? Zunächst hätte man es als absolut unwahrscheinlich empfunden, dass Maja, die hochbezahlte Wissenschaftlerin, in einem Hause wohnte, dessen Ärmlichkeit der Schilderung von jener Mietskaserne, in der der Student Rodion Raskolnikow seine Kammer von der Größe eines Schrankes innehatte, in nichts nachstand. Man trat durch einen dunklen Torbogen, der in einen Hinterhof führte. Alles war feucht und schmutzig. Der Putz der grauen Wände bedurfte seit 10 Jahren der Erneuerung. Die Haustür, weil verquollen, schloss nicht. Die Treppe war ausgetreten, die Flurfenster blind, das Geländer wie alles Holz ohne Farbe. Alles dies sah Richard nicht, als er Weber und Ernst hinaufführte. Noch von Charkow aus hatte er Maria angerufen, unter allen Vorsichtsmaßregeln. Er hat ein fremdes Hotel aufgesucht, wo er die Telefonanmeldung namentlich nicht einzutragen brauchte, und mit der Möglichkeit für Maria, wenn es einen Grund gäbe für sie, diese Begegnung nicht zu wollen, Nein zu sagen, ohne dass dieses Nein ihn verletzen würde. Aber Maria hatte Ja gesagt. Gleich nach der Ankunft in Moskau hatte er sie aufgesucht und sie gebeten, dass er ihr seine Begleiter vorstellen dürfe. So waren sie nun zu dritt im oberen Stockwerk des verwahrlosten Hauses angelangt und klingelten an einer Tür, die nicht zu Marjas Wohnung allein, sondern zu vielen Wohnungen führte. Wohnungen, die freilich immer nur aus einem, höchstens 2 Zimmern bestanden. Sie zweigten von einem schlauchförmigen Flur ab und trugen am Türrahmen jeweils eine Nummer. Alle diese Wohnungen hatten eine einzige Küche, in der die Bewohner gemeinschaftlich kochten, ein gemeinschaftliches Bad, eine gemeinschaftliche Toilette, ein gemeinschaftliches Telefon. Die Gespräche, die von dort geführt wurden, waren wirklich öffentliche Gespräche, denn wer wollte, konnte zuhören. In einer Ausbuchtung des Flurs stand ein Kühlschrank und ein Gerät, das wie eine Waschmaschine aussah. Maria bewohnte mit ihrem Sohn, dem 14-jährigen Wasia, ein Zimmer. Das Zimmer war so groß, dass es neben den 2 Liegestätten, keine Betten, dadurch machte es einen wohnlichen Eindruck, einem Klavier, dem Klavier aus Saporoschje, einem schmalen Sekretär, einigen Bücherborden und einem großen runden Tisch sowie mehreren Stühlen Platz bot. Vor den 2 Fenstern hingen Stores, die das trübe Tageslicht, das der Hinterhof einließ, verminderten. Maria war blond. Über ihrem Gesicht lag ein harter, hölzerner Schimmer. Es war kein geistiges Gesicht. Mund und Nase waren bäuerlich derb geschnitten, von sinnlicher Kraft. Nichts in diesem Gesicht erinnerte an den Spitzmaushabitus weiblicher Gelehrtenexistenz. Und doch war alles, was auf einen mütterlichen Typ hinlief, gleichsam gestoppt darin. Ein unerbittliches, selbst auferlegtes Muss hatte weibliche Anmut, hatte mütterliche Wärme in Strenge, ja in Härte verwandelt. Sie war geschieden, schon vor langen Jahren. Vielleicht wahrscheinlich bald nach der Geburt des Kindes und trug den Namen Krotschelenko. Ihre Scheidung war begreiflich. Welcher Mann passte in den Lebensplan des jungen Mädchens, von dem Richard behauptet hatte, dass alle seine Schul-, Jugend-, Tanzstunden und sonstigen Freundinnen, die er im Geiste passieren ließ, neben ihr zu dummen kleinen Gänsen verblasst waren? Welcher Mann hätte ihre hochgespannten Erwartungen erfüllen können? Der einzige Mann, den sie akzeptierte, war ihr der Vater gewesen. Sein Tod hatte sie in dem Entschluss, ihm wissenschaftlich nachzueifern, unerschütterlich gemacht. Das Übrige hatte die Partei getan. Das Leben als Pflicht zu nehmen, als Pflicht einer Berufung, die der Wissenschaft und damit ihrem Lande diente, und allem persönlichen Glück zu entsagen. Daraus und nur daraus erklärte sich die Genügsamkeit, mit der sie ihr Leben bestritt, der bürgerlich biedere Zuschnitt ihrer Kleidung, der ihr keineswegs bewusste Verzicht auf Luxus und jedwede Annehmlichkeit, die eine Frau von 40 Jahren üblicherweise vom Dasein verlangt. Dabei war sie alles andere als ein lebensentsagender Typ. Und darin lag die zweite Unbegreiflichkeit, die Ernst vergeblich seinen Zuhörern hätte erklären müssen. Er erinnerte sich des Glanzes in Marjas Augen, als sie den Strumpfsegen erblickt hatte, der aus den Taschen der drei Männer scheinbar ohne Ende quoll. Jeder hatte ihr drei Paar Nylonstrümpfe mitgebracht. Kostbarkeiten für eine russische Frau. Nylonstrümpfe waren hier nicht unter 40 Rubel das Paar zu haben. Er erinnerte sich, mit welchem Genuss sie im Prager, Moskaus Luxusrestaurant, mit ihnen gegessen hatte. »Denke einmal«, hatte Richard zu ihr gesagt, »du seist die Lieblingsfrau des Maharaja. Du kannst dir wünschen, was du willst. Klatscht in die Hände und schon ist es da.« Und sie klatschte in die Hände wie ein Kind und ihre Wünsche erfüllten sich. Und Ernst erinnerte sich an den Abend im Bolschoi. Sie hatten, es war unglaublich schwierig, aber es war ihnen gelungen, Karten für ein Ballett bekommen, den Springbrunnen von Bachchisaraj. Eine Aufführung, die deshalb besonders glanzvoll wurde, weil alle Diplomaten Moskaus erschienen waren zu Ehren des indischen Staatspräsidenten, der mit Mikojan in der Zarenloge saß. Zwischen ihnen, den drei Deutschen, aber saß eine Frau, die die Gewalt der Musik und der Rhythmus des Tanzes zurückverwandelten in jenes Mädchen, vor dem das Leben noch mit allen unausschöpfbaren Möglichkeiten und in seiner ganzen Fülle lag. Und Ernst war, als ob die Erstarrung von ihr gewichen wäre, die die Praxis dieses Lebens über sie geworfen hatte. Denn eben das war es, was er hier seinen Zuhörern nie begreiflich machen konnte, ohne dass es im billigen Hochmut umschlug. Maja, die frei war, die das höchste Maß an innerer Freiheit und das Maximale an äußerem Erfolg innerhalb der Grenzen ihrer sowjetischen Welt erreicht hatte. Maja sah sich in diesen drei Tagen unentwegt angegriffen, wiewohl alle vier versucht hatten, jedes politische Gespräch zu vermeiden. Jede vorsichtige Auseinandersetzung, jedes Gegenüberstellen ihrer Welt und der westlichen Welt, und das war schlechthin nicht zu vermeiden, wenn man nicht Belanglosigkeiten miteinander austauschen wollte, endete wie jene Anekdote, die von einem Oxforder Studenten berichtet, der ein russisches Mädchen auf sein Motorrad lädt und ihr die Stadt zeigt. Zuerst die Slums und dann die Wohnviertel. »Nun haben Sie das Schlechteste und das Beste einer englischen Stadt gesehen«, sagte er. Worauf sie sich bedankt und erwidert, das sei sehr nett von ihm gewesen. Und sie werde es auch niemand sagen. Was? Dass es in England Slums gibt? Das können Sie jedem erzählen. Nein, lächelt sie, das meine sie nicht. Aber dass er sie ihr gezeigt habe. Gut, sagt er scherzhaft, dann werde er sich revanchieren. Wenn er nach Moskau käme und sie ihm doch die Slums zeige... »Slums?« ruft das Mädchen erschrocken. »Slums in Moskau? In Moskau gibt es keine Slums. 3 Tage lang setzten Maria und die drei Wort gegen Wort. Aber einen Gedankenaustausch gab es nicht. Immer wieder zerbrach das Gespräch. Zerbrach an Lebensstandard, an materiellen Errungenschaften der Masse, an wie lebt ihr, wie leben wir. Und mit Zahlen und Statistiken bewies Maria, dass die Welt, für die sie arbeitete, die richtige Welt war, worauf Weber sie mit Gegenzahlen und Beispielen in die Enge trieb und sie Zuflucht suchen musste in dem Bekenntnis, dass es ihr genüge, so zu leben, wie sie lebe, und dass ihr äußerster Wunsch sei, mit ihrem Sohn in 2 Zimmern statt in 1 zu wohnen. Das eigene Haus, den eigenen Wagen wolle sie gar nicht, erstrebe sie nicht. Immer wieder langte sie dort an, wovon sie loskommen wollte. Immer gleich vergeblich, wie ein Vogel, der sich in die Luft erheben will, wo es keine Grenzen gibt, der sich aber nicht erheben kann, weil ihm die Flügel gestutzt sind. Am 2. Abend fuhren sie nach Sagorsk hinaus, in der Kirchenstadt des heiligen Sergius Sergei Troitsa, die 80 Kilometer von Moskau entfernt und dem westlichen Besucher ohne Schwierigkeiten zugänglich, an einer alten Pilgerstraße liegt und in vollem Betrieb war. Maria verhielt sich reserviert und schweigsam, und Ernst wusste nicht, was in ihr vorging, als sie freimütig mit den Deutschen die weiße, eintürmige Dreifaltigkeitskirche betrat, in der Wallfahrer vor dem goldenen Baldachin knieten, unter dem der Heilige im goldenen Sarg liegt. Wollte sie sagen, auch das ist unser Volk? Erst später begriff Ernst, dass es ihr um die Toleranz ging, mit der der Sowjetstaat bei aller atheistischen Propaganda die orthodoxe Kirche behandelt. Bedurfte es aber eines letzten Beweises, dass in Maria nur die eine Seele lebte und dass es keine andere gab, um die man trauern musste, so lieferte ihn der letzte Abend. Richard hatte Maria erklärt, er wolle sie an diesem letzten Abend in der von ihr geliebten Stadt Moskau dorthin fahren, wo ihr Herz schneller schlüge. An einen Fleck, wo ihre glücklichsten Erinnerungen bewahrt seien. Jeder Mensch wisse so einen Ort. Und wenn er sie dorthin fahren und begleiten dürfe, so erfülle sie ihrerseits ihm einen Wunsch. Dem unpersönlichen großen Moskau über diesen Ort näher zu kommen. Maria willigte ein. Vor ihnen erschien die lichtüberglänzte Doppelbahn der Avenue, die zum Flugplatz führte. Das Jungfrauenkloster glitt rechts vorbei, das Leninstadion. Die silbernen Flussbögen der Moskwa schimmerten aus der Nacht. In Richard wuchs die Spannung. Wohin ging die Fahrt? Noch immer ahnte er nichts, bis die Wolkenkratzer der Universität, von Scheinwerfern aus der Schwärze des Himmels gerissen, auf den Sperlingsbergen vor ihnen aufstiegen. Genau vor der Mitte des Giganten, wo man noch durch weite Grünflächen, in denen barocke Blumenmuster liegen, von ihm getrennt ist, sich aber in der geraden Linie Kremlstadion, Portal der Lomonosow-Universität befindet, bat sie zu halten. Dann sagte sie leise, die Zinnen der Türme des Wissens in ihre Augen einlassend wie ein Mysterium, dies ist der Ort. Hier war ich glücklich. Hier bin ich glücklich. Hier ist das Beste beschlossen, was ich als Mensch und als Frau vollbringen kann. Hier liegt mein Leben. Sie sagte es wörtlich so, ohne Überschwang, ganz sachlich. Es war kein Zweifel möglich, dass sie es ehrlich meinte. Das war ihre Wirklichkeit. Das war die Wirklichkeit ihrer sowjetischen Welt. Und das hat, meinte Richard, diese Welt aus einem Menschen gemacht. Und das ist alles, was sie aus ihm machen kann. Daran dachte Ernst. Sollte er Maria hier vor diesen Leuten zum Gegenstand eines Kollegs machen, das dennoch nichts klären würde? Maria war nicht arm und bedauernswert. Sie wusste nichts von dem Verlust, den sie erlitten hatte. Das junge Mädchen von einst, die Maria von heute, konnte er sie diesem Publikum überantworten? Er lächelte und genoss im Voraus die Enttäuschung, die er seinen Zuhörern bereiten würde. Dann sagte er: Nicht jede Reise schließt mit einem Höhepunkt. In unserer Reise schien Maya nur die eine Funktion zu haben, uns vergessen zu lassen, wie eintönig die lange Strecke zwischen Charkow und Moskau ist. Wir spürten sie nicht. Oder zumindest Richard spürte sie nicht. Die Vorfreude auf Maya, die Gewissheit, sie zu sehen, machte ihn heiter, beschwingte ihn. Seine körperliche Verfassung spottete jeder Müdigkeit oder gar Erschöpfung. Sofort nach unserer Ankunft in Moskau rief er Maya an. Man antwortete ihm in gebrochenem Deutsch, Maya sei nicht da. Es schien Richard aber, dass die Stimme, die erklärte, Maya habe plötzlich nach Leningrad reisen müssen, auf den Anruf gewartet hätte. Ernst schwieg. Die Reaktion der Gesellschaft war wie vorausgesehen. Die Geschichte hatte Neugier erweckt und nicht befriedigt. Aber sie hatte die allgemeinen Erwartungen bestätigt. Ein Schwall von Fragen und Feststellungen warf sich über Ernst. Typisch, typisch. Da haben wir Russland. Demnach muss Ihr Bruder Sie informiert haben. Was konnte diese Maya anderes tun als ausweichen? Warum haben Sie nicht versucht, sie trotzdem aufzusuchen? Da wird immer gesagt, der Westen will nicht. Und nun sehen Sie, der echten Begegnung entzieht man sich. Ernst zuckte mit den Schultern. Dann sagte er, und das war keineswegs unehrlich. Mutmaßungen. Mutmaßungen wie alles, was wir hinter dem Augenschein zu deuten versuchen. Über jene Straße, auf der die deutschen Panzerdivisionen in den Juni-, Juli-, Augusttagen des Jahres 1941 in zügigem Vormarsch nach Osten gerollt waren, damals kam der Begriff Rollbahn auf, fuhren sie heimwärts. In Smolensk stieg Ernst zur Kathedrale hinauf. Er suchte hinter dem Torbogen eine kleine Anhöhe auf. Auf dieser Anhöhe hat er 9 Tage lang mit 30 Mann und 3 Geschützen im Feuer gelegen. Buchstäblich im Feuer. Denn in dieser Zeit brannte das alte Smolensk unter ihm und um ihn ab. Eine Feuersäule, der nur der Dnjepr Halt gebot. Ernst fand die Splittergräben wieder, in denen sich sein Zug verschanzt hatte. Gras bedeckte sie, hatte sie fast zugewuchert. Aber sie waren noch da. Ernst versuchte sich vorzustellen, wie verloren er sich damals hier oben gefühlt hatte. Er sah das Gesicht von Guderian, dem Panzergeneral, der nach der vorübergehenden Einkesselung der Stadt heraufgekommen war, um den Blick in die Ferne zu richten, wo Moskau lag. Das Gesicht war deutlich vor ihm. Es hatte nichts mehr mit seinem Leben zu tun. Es war wie eine fremde Szene aus einem anderen Leben. Nicht anders als läse Ernst in Krieg und Frieden, wie Fürst Andrei mit Kutusow auf dem Schlachtfeld steht und Fürst Andrei träumt noch immer von seinem Toulon oder seiner Brücke von Arcole. Aber da drüben lag die geschleifte Zitadelle und unter ihm die trostlos traurige Stadt, die sich von ihren Zerstörungen noch nicht erholt hatte. Sie legte Zeugnis ab von Augenblicken seines Lebens, die er gern vergessen hätte. Und 2 oder 3 Kilometer vom Stadteingang auf der rechten Wegseite lagen Richtkanonier Suchanke, Pfarrer Friedmann und Krauskopf, Fahnenjunker und Offizier, Die ersten Toten des Zuges, verscharrt im Sand. Und obwohl kein Grabhügel anzeigt, wo ihre Knochen lagen, Ernst hatte vergeblich nach einer Spur gesucht, die ihm jene Stelle bezeichnete. Sie lagen dort, legten Zeugnis ab, wie der russische Pilot, der auf der anderen Wegseite moderte, Zeugnis ablegte. Sie hatten ihn abgeschossen und er hatte sich mit seiner brennenden Maschine in ihre feuernden Kanonen gebohrt. Diese Toten sprachen: Hier bist du mit uns gewesen, du warst und bleibst mit uns verbunden, solange du lebst. Du kannst dich nicht davon machen. Auch bei Borissow an der Beresina war er gewesen. Sie hielten. Er starrte hinunter in die Flussniederung neben dem Brückendamm. Dort hat er die Russen in ihrem Grasbunkern ausgeräuchert. Die Hände über dem Kopf stiegen sie wie Geister aus der Erde auf. Am Bug bei Brest-Litowsk gingen Ernst, Richard und Weber über die Grenze. Die Abfertigung dauerte 12 Minuten. In Warschau, im Hotel Excelsior, lachte jemand neben ihnen, als sie sich eintrugen. Es war das fröhliche, unbeschwerte, flirtende, pariserische, ungeheuer sympathische Lachen einer jungen Frau. Sie konnten sich nicht mehr erinnern, dass in Russland jemand gelacht hatte. Sie traten auf die Straße. Westliche Luft wehte sie an. Eleganz schimmerte aus den Läden, sprang auf die Boulevards über. In Staccato der Schuhabsätze junger Damen, die übers Pflaster der Bürgersteige klapperten, vorbei an blumengeschmückten Hausmauern, an denen Kugeleinschüsse von Hinrichtungen zeugten. In Schwärmen huschten Vögel zentimeterhoch über die Landstraße, die sie nach Küstrin führte, stießen gegen den Kühler, fielen tot zur Erde. Nur selten zog hier ein Auto des Wegs. Hinter der Oder prallten sie auf den deutschen Schlagbaum. Die Abfertigung durch die Volkspolizei dauerte 1 Stunde 57 Minuten. Auf der Autobahn Frankfurt-Berlin war so gut wie kein Verkehr. Der einzige Wagen, den sie überholten, war ein olivgrüner LKW. Jenen russischen Lastwagen täuschend ähnlich, die es schon im Kriege gab und die sie überall in Russland angetroffen hatten. Diese Wagen in der UdSSR tragen keine Nummernschilder aus Blech. Mit Schlemmkreide oder Kalk ist die Nummer auf die Rückwand gemalt, in halb Meter hohen Zahlen, die ganze Breite der Klappe einnehmend. Nicht genug, dass der deutsche LKW zwischen Frankfurt und Berlin, ein Transporter der staatlichen Handelsorganisation der Zone, in Bauart und Anstrich eine getreue Kopie besagter Russen-LKWs war, über die ganze Breite der Rückklappe greifend hatte man ihm, obwohl er ein normales Nummernschild trug, wie es für deutsche Wagen Vorschrift ist, die Nummer noch einmal, halb Meter groß, mit Schlemmkreide, weiß und leuchtend aufgepinselt.